Kapitel 8. Der rote Teppich. Mit dem Kleid kann ich nirgendwo hingehen, sagt Frauke weinerlich. Quatsch! Du siehst super aus. Außerdem bist du Journalistin, kein Topmodel. Ja, aber... Frauke, Alexander, beeilt euch! Ruft Tante Sophie. Der rote Teppich wartet auf euch. Ihr seid richtige Stars. Los, das Taxi ist schon da. Bist du auch fertig, Tante Sophie? Fragt Frauke. Nein, ich komme nicht mit. Ich schaue mir das gemütlich im Fernsehen an. Amüsiert euch. Ich bin ja so stolz auf euch. 20 Uhr. Die ARD sendet live von der Berlinale. In 10 Minuten, sagt der Moderator, das Ritual des Abends. Stars und Sternchen schreiten über den roten Teppich. Heute Nina Meyer und Wim Wanders zur Premiere von Ein Sommertraum. Aber zuerst ein Bericht zu der gestrigen Entführung von Nina Meyer und unserer Kollegin Sabina Christian und ihre Retter Frauke und Alexander Müller. Hinter der Entführung steckt Nina Meyers Onkel. Der 68-jährige vorbestrafte Andreas Meyer wollte das von Choppard entworfene Collier stehlen, das Nina Meyer zur Premiere tragen sollte. Der Plan war fast perfekt. Nina Meyers Zwillingsschwester Claudia gab sich für die Schauspielerin aus, Andreas Meyer als Leibwächter. Aber da kamen ihnen unsere Kollegin Sabina Christian in die Quere und man entführte kurzerhand auch sie. Hier die Exklusivbilder von Alexander Müller. Am Ende der Doku ist wieder das Festivalkino und der rote Teppich zu sehen. Da stehen der Regisseur, die Nebendarsteller des Films, Sabina Christian, Frauke, Alexander und natürlich Nina Meyer. In ihrem eleganten schwarzen Abendkleid sieht sie wie Rita Hayworth aus. Nur, dass die Hayworth rote Haare hatte. Aber Nina trägt keinen Schmuck. Ein Journalist nähert sich ihr. Frau Meyer, heute Abend tragen Sie keinen Schmuck. Ja, sowas brauche ich nicht mehr. Viel wichtiger sind meine Freunde. Und Ihre Zwillingsschwester? Verstehen Sie jetzt, warum ich nie über meine Familie reden wollte? Mein Onkel hat ja gezeigt, was man alles für Geld macht. Aber das ist jetzt Sache der Polizei. Während des Interviews schaut Frauke in die Zuschauermenge. Da hinten, das ist doch... Aber ja, das ist ja Clemens. Er lächelt ihr zu. Also, der ist nicht nur nett, der Bursche sieht auch ganz schön gut aus, denkt Frauke. Eigentlich könnte ich ja... Und Frauke läuft durch die Menge zu Clemens. Hallo, Clemens. Hallo, Frauke. Mensch, du siehst super in dem Kleid aus. Findest du? Also, ich weiß nicht. Doch, doch. Du stellst Nina Meyer ja fast in den Schatten. Also komm, Clemens, jetzt übertreibe nicht. Frauke lächelt ihn an. Hör mal, hast du Lust, nachher mit uns auf die Premierenparty zu gehen? In Subway. Da sind auch Madonna und Tom Cruise. Wow, Wahnsinn. Frauke, na klar. Es war die Nacht der Nächte. Aber das ist eine andere Geschichte.